Am Samstag spielt die Blasmusik, so war's bei uns zu Haus. Ich war zwar noch ein kleiner Bub, doch kannte ich mich aus. Der Opa spielte Klarinette und mein Vater Horn. Auf einen kleinen Wink von ihm stand ich schon am Podium vorn. Mit der kleinen Klingel in der Hand fühlte ich mich schon als Musikant. Und im Takt, das fiel mir gar nicht schwer, da klingelte ich wie die Feuerwehr. Mein erstes Taschengeld und Jodeln lernt ich schnell dazu, weil es allen gleich gefällt. Die Klingel ist mein Freund geworden, viele Jahre schon. Wenn ich mal einen Schmerz verspür, hilft mir ihr heller Ton. Mit der kleinen Klingel in der Hand habe ich das eine längst erkannt. Lustig sein, das ist ein Stückchen Glück, dazu gehört halt Jodeln und Musik. Radio Heimatmelodie. Die digitale Zukunft der Volksmusik hat begonnen.